Abfluss rot. Deshalb vergrabe ich die Klempnerleiche nachts im Moor. Du bist Opfer, kein Messer. Für dich nimmt man den Flaschenöffner. Beim Frösche sezieren in Bio war ich Klassenbester. Komm zu mir, wenn du eine Akupunktur brauchst. Triff mich und dein Schutzengel macht Urlaub. Vosferatu mit den scheren Händen. Meine Hobbys sind Pferde schnitzen und mit Bären kämpfen. Rubis klau mir die Kondome, machen Stiche hinein. Denken Tarik wird meine Lebensversicherung sein. Aber nein, wenn ich dich schwänger und du niederkommst, heißt das Kind danke, denn es ist von einem Siegerschwanz. Vielleicht kommst du hier rein, vielleicht kommst du hier rein, doch du kommst nicht mehr raus, doch du kommst nicht mehr raus. Ich besieg meine Couch, Couch. Mit meiner Haut. Schweine, wir sind gute Mutterficker. Frag deine vielleicht Frau. Kommst du hier rein, vielleicht kommst du hier rein, doch du kommst nicht mehr raus, doch du kommst nicht mehr raus. Ich will sie meine Couch, Couch. Mit deiner Haut, Haut. Kein Tipp, ohne Idee, auf Florent, aggressiv. Vielleicht kommst du hier rein, vielleicht kommst du hier rein, doch du kommst nicht mehr raus, doch du kommst nicht mehr raus. Ich will sie meine Couch, Couch. Mit deiner Haut, Haut. Kein Tipp, ohne Idee, auf Florent, aggressiv. Ich komm immer zu spät, denn ich kann es mir leisten. Ich warte an der Ampel, Rapper, wechsel mir die Reifen. Putzen meine Scheiben, ich halt dich an der Leine. Du redest so viel Scheiße, deine Zähne sind Klosteine. Meine Vorbilder sind immer noch Tony, ja, oh, Michael, Daddy Kopf. Ich komm lachend auf die Bühne mit ner Axt im Kopf. Deine Mutter blubbert, wenn ich hier in den Sumpf fasse. Du bist nur geboren, weil sie kein Geld für einen Hund hatte. Berlin ist kalt, doch Geld wärmt meine Seele. Du kriegst dick Fantasien, wenn ich intelligent rede. Kopfhörer im Club, ich lass mich nicht ablenken. Ich kann nicht tanzen, Fotze, doch ich kann den Takt retten. Vielleicht kommst du hier rein, vielleicht kommst du hier rein, doch du kommst nicht mehr raus.